Kundgabe 1386. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.04.1940. Schicksalsfügungen göttlicher Wille. Gewehr für höchste Reife. Es ist des Herrn Wille, dass alles, was da lebt, sich seinen Gesetzen unterordnet. Und es kann somit nichts geschehen, was den göttlichen Willen nicht in sich trägt, soweit es sich um Vorgänge handelt, die sich schicksalsmäßig an den Menschen vollziehen, zum Zweck inneren Erlebens. Niemals kann der Wille des Menschen sich dem göttlichen Willen widersetzen. Niemals wird es ihm gelingen, das, was Gott bestimmt hat, aufzuheben oder zu verändern. Denn solches liegt nicht in seiner Macht. Es muss sich der Wille des Menschen fügen. Er muss sich gewissermaßen einverstanden erklären, auch wenn es seinem Willen nicht entspricht. Denn es bedeutet für ihn dieser Zwang die Garantie dafür, das höchste Ziel erreichen zu können. Das heißt, ihm sind alle Möglichkeiten dadurch gegeben zur Höherentwicklung. Ob er sie jedoch nützet, ist allein sein Wille. Würde sich aber der Mensch selbst sein Schicksal gestalten können, dann wäre diese Garantie nicht gegeben. Denn ihm fehlt jegliche Kenntnis darüber, was seinem Geist mangelt und in welcher Form ihm Befreiung werden kann. Also hat Gott selbst das Schicksal eines jeden Einzelnen bestimmt und es so gefügt, dass seinem Willen nicht zuwidergehandelt werden kann im Unverständnis oder Auflehnungswillen. Und so bekundet der göttliche Schöpfer mit seinen Gesetzen die liebevollste Fürsorge um seine Geschöpfe. Seine Weisheit erkennt den Zustand eines jeden Einzelnen. Und er sucht jedem die größtmöglichsten Hilfsmittel zuzuwenden, immer durch Schicksalsfügungen, die einen geistigen Fortschritt gewährleisten. Dass nun viele Gelegenheiten ungenützt bleiben, liegt nicht im Willen des Schöpfers, sondern nur am Menschen selbst, so er seinem Seelenleben zu wenig Beachtung schenkt. Doch diesem Menschen könnte das Leben auch in anderer Form beschieden sein. Er würde es niemals nützen zu seinem Seelenheil. Also darf er auch niemals seinen unreifen Seelenzustand für eine Folge seines Erdenschicksals halten. Denn ob ihm Gott auch die Freiheit geben möchte, sich dieses Schicksal selbst zu gestalten, er würde auf gleicher Stufe stehen bleiben, da sein Wille nicht zur Höhe strebt. Das Gleiche gilt von jenen Wesen, die, im Vollbesitz ihres Willens stehend, die jenseitige Welt beleben und also unabhängig sind von aller Erdenschwere. Auch ihnen ist ein gewisses Gesetz gegeben, dem sie sich beugen müssen. Sie können, so sie vollkommen sind, nur wollen, was Gott will. Und im Unvollkommenheitszustand wird den Wesen im Jenseits, ebenso wie im Erdenleben, ihr Los so zuteil, wie es am ehesten zur Läuterung, Erkenntnis und Förderung der Seele beiträgt. Wieder gilt also nur der göttliche Wille, und wieder ist es ihnen anheimgestellt, sich, das heißt, ihren Willen dem göttlichen Willen unterzuordnen oder sich ihm zu widersetzen. Nimmer aber können sie diesen Willen ändern oder ihn an sich unwirksam machen. Ein Wille regiert alles. Erlöst ist alles, was sich diesem Willen unterstellt, aus eigenem Antrieb. Doch verdammt sind die Wesen, die den göttlichen Willen bekämpfen wollen. Denn dieses Vorhaben wird nur mit dem Untergang enden. Nie und nimmer kann der göttliche Wille ausgeschaltet werden. Selbst dort, wo der Wille des Menschen am Werk ist, Dinge zu vollbringen, die dem göttlichen Willen widersprechen, ist es wieder nur Gottes Zulassung, um wieder Seelen dadurch Rettung zu bringen, aus geistiger Bedrängnis. Niemals aber könnte etwas geschehen, was gänzlich gegen seinen Willen wäre. Denn seine Weisheit, Liebe und Allmacht ist bestimmend für alles, was geschieht. Und diese Weisheit, Liebe und Allmacht wird nur immer wollen, was jedem, der von ihm erschaffenen Wesen zum Besten gereicht. Und daher wird sich diesem Willen kein Wesen widersetzen können. Nur die geistige Gestaltung steht jedem Wesen frei. Auf diese übet der Schöpfer nicht den geringsten Zwang aus, und es kann daher das Wesen seinen freien Willen gebrauchen nach eigenem Ermessen. Amen.